An einem Sonntag so blau-weiß gestreift, legten sie ab vom bewimpelten Kai. Abfallen, killen und segelfest los, Vater und Sohn und eine Katze dabei. Was dann geschah auf der Kieler Bucht, außer den dreien hat das niemand gesehen. Gab keinen Sturm auf der Kieler Bucht, doch manchmal da drehen da plötzliche Wöhne. Abends im Wind lief das Boot an den Kai, Fischer waren da, der Mond schien auch schon. An Bord saß der Vater und oben am Top hockte die Katze, es fehlte der Sohn. Der kam nicht mit, der kam nicht mit. Crazy die Katze, die kam nicht vom Top, schlich aber nachts in das Ferienhaus, sprang auf den Vater, der saß da und soff, riss ihm die Halsschlagader fast aus. Schreien und weinen, man hat ihn geliebt, Hänsel den Sohn, der war grad 16 Jahr, weil oder trotzdem, das weiß man ja nie, Hänsel sowas wie ein Problemkind war. Und in der Klasse, in der man so lebt, diszipliniert und sehr sauber verpackt, Vater im mittleren Management, da ist das schon schlimm, wenn man von einem sagt. Der kommt nicht mit, der kommt nicht mit. Das, was Bedrohliches da heranwuchs, ahnten sie früh, denn ihr Kind Nummer 2 lutschte zu gierig und brüllte zu schrill, saß viel zu glücklich und oft auf dem Klo. Einige Zeit blieb das alles intern, auch dass er katzenverrückt war und log, bis er im Kindergarten auffiel, weil er Mädchen und Jungs die Hosen auszog. Lächelten damals die Nachbarn auch nur, trösteten die Psychologen auch noch, blödelten Freunde vom saftigen Sex, in der Familie ahnten sie da. Der kommt nicht mit, der kommt nicht mit. Ach ja, die Schule, ach ja. Nachmittags saß da die Mutter und schrie. Zahlen und Sätze in Hänsels Gesicht klappte dann noch über Legasthenie. Doch im Gymnasium klappte das nicht, auch wenn der Vater im Elternbeirat clever mit Partys und Eifer und Geld um seinen Sohn hart gebogert hat. Der begriff nur, dass er gar nichts begriff, weil das hat man ihm ganz genau beigebracht. Als man bei ihm Hasch und Pornos fand, hieß es natürlich auch gleich: Gute Nacht. Der kommt nicht mit, der kommt nicht mit. Lösungen gibt es für alles für Geld, kam in ein 1200 Marks Internat. Schmiss man ihn raus, weil er Nacht und für Nacht mit Katzen und Jungs geschlafen hat. Und aus dem zweiten entfernte man ihn, tauchte dann unter bis nach Amsterdam, klaute ihn krumm, bis man ihn wieder fing und er in irgendein drittes reinkam. Lief aus dem vierten auch gleich wieder weg, aber das sechste war zu gut bewacht. Das fing dann Feuer und brannte fast ab, da haben auch die Psychologen gesagt: Der kommt nicht mit, der kommt nicht mit. Vater und Mutter waren ziemlich kaputt, kamen auch Krise und Teuerung ins Land. Was soll aus uns werden, sprach er zur Frau, und der Klassenauftrag war auch weit bekannt. Vorbild nach unten, nach oben loyal. Dafür ein Leben, Marke, freie Welt. 6 braune Riesen im Monat und so. Dieser Deal hält nur so lange er hält. Dafür steht viel, steht auch Sippenhaft. Jedenfalls glaubt man das und das genügt, wenn Nachbarn, Kollegen und Freunde und Chef teilnahmsvoll fragen mit hartem Gesicht. Kommt er nicht mit? Kommt er nicht mit? Hat man sich öfter Gedanken gemacht, wär vielleicht eigentlich besser doch wenn. Wer weiß schon, was man zu Ende gedacht, jedenfalls fuhr man in Ferien. Was dann geschah auf der Kieler Bucht, außer den dreien hat das niemand gesehen. Gab keinen Sturm auf der Kieler Bucht, doch manchmal da drehen da plötzlich abends im Wind schlief das Boot an den Kai. Fischer waren da, der Mond schien auch schon. An Bord saß der Vater und oben am Topf hockte die Katze, es fehlte der Sohn. Der kam nicht mit, der kam nicht mit.